zu schlachten. Ich will, dass es nicht mehr lebt. Hab keinen Bock, nach Blut zu schmachten. Und nimm das Bolzenschussgerät. Ein geschlachtetes Schwein, das muss doch nicht sein. Es ist lieb und nett. Ja, und es ist dick und fett. Ich habe Bock auf Fleisch. Drum muss ich welches machen. Komm her, mein Schweinchen. Gleich hast du nichts mehr zu lachen. Ein geschlachtetes Schwein, das muss doch nicht sein. Es ist lieb und fett. Ja, und es ist dick und fett. Ein geschlachtetes Schwein, das muss doch nicht sein. Ja, so nimm doch ein anderes Tier. Ich habe Bock auf Wurst, darum muss ich welche pressen in den Naturdarm von dir. Und nach EU-Norm wird das Schwein getötet. Tot. Igitt, jetzt muss ich alles sauber machen. Ich nehme den Wischmopp. Nur dies Schwein zerfetzt. Ein geschlachtetes Schwein, das muss doch nicht sein. Doch leider geht es von uns. Jetzt ist es kaputt.